Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, meine Lieben, ich freue mich, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir sind 15 Minuten ungefähr hier bei 1 Live und ausschließlich bei 1 Live und dann kommt das Fernsehen dazu. Wie immer dienstags eine Freithemennacht. Wer also gerne mit mir sprechen möchte, völlig egal über was, ihr könnt euch melden, sehr gerne melden. 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Und schon habe ich meine erste Anruferin heute Nacht und diese erste Anruferin heißt Heike und ist 36 Jahre alt. Hallo Heike. Hi Domian. Hallo Heike, um was geht's? Ich habe den Verdacht, dass meine Tochter sexuell missbraucht wird. Warum hast du den Verdacht? Weil, ich muss noch dazu was erzählen, also mein Ex-Freund und ich, wir haben eine gemeinsame Tochter. Mhm. Und wir sind seit ungefähr 4, 5 Jahren sind wir getrennt und die Tochter lebt bei ihm. Das heißt, wir haben ein gemeinsames Aufenthaltsbestimmungsrecht. Die Tochter lebt bei ihm? Die Tochter lebt bei meinem Ex-Freund. Ja, wie alt ist die Tochter? Die ist jetzt 6 geworden. Ja. Okay. Und das hat sich jetzt so rauskristallisiert, dass ich den Verdacht habe, weil sie, ich habe einen neuen Freund seit ungefähr 6 Monaten und bin untergetaucht mit dem, weil mein Ex-Freund, der ist Alkoholiker und auch ziemlich gewalttätig und hat mir auch ein paar Mal gesagt, ja, wenn du hier aufkreuzt und... Der ist Alkoholiker und gewalttätig und... Mir gegenüber. Erstmal nur mir gegenüber. Okay, aber Alkoholiker ist ja nicht nur dir gegenüber, sondern generell. Ja. Ja. Das ist wahr. Aber wie gesagt, zu der Tochter war er mal gut und sie hängt auch an ihrem Vater und das alles, aber ja. Ich habe den Verdacht, seit sie letztens bei uns war, weil sie hat mir gesagt, sie hat da im Internet Sachen gesehen, zum Beispiel, sie hat anzügliche Bemerkungen gemacht über Geschlechtsteile und was herauskommt und warum das so ist, das hätte sie bei Papa gesehen und wo ich sie gebadet habe, ich durfte sie nicht mehr unten anfassen, ihr tät alles weh und alles und sie hat blaue Flecken am Arm und sagt immer, sie wäre hingefallen und fängt an zu weinen, wenn ich sie darauf anspreche. Mhm. Ich habe gesagt, gut, dann müssen wir mal zum Onkel Doktor gehen. Da fing sie an zu weinen, nein, ich will nicht, ich will bei dir bleiben, hat mich in den Arm genommen. Ich habe auch das Jugendamt verständigt, aber ja. Wie das, ist nicht böse gemeint, wie das heute ist, bei den Jugendämtern ist, ich weiß nicht, ob das schon mal gehört hast. Man kann nicht mal 1000 Mal da anrufen und Bescheid sagen, dass man irgendwie Termine haben will und die vertrösten einen. Hm. Und man wird auf eine endlose Warteliste gesetzt und ich weiß manchmal nicht, was ich machen soll. Weil okay, okay. Hast du ein Gespräch mit jemandem im Jugendamt geführt? Persönlich noch nicht, weil sie sich, weil sie mich immer abwimmeln. Mhm. Es ist einfach so. Hast du angerufen? Ja. Hast aber noch mit keiner zuständigen Person auch telefonisch nicht gesprochen? Nein. Ja. Es ist aber. Seit wann hast du diesen Verdacht? Seit letzten Monat. Ja. Den konkreten Verdacht, dass da wirklich in dieser Hinsicht was läuft, den habe ich seit letzten Monat. Ja. Weil alle verhaltensauffällig, weil sie war so verhaltensauffällig, ne? Sie saß bei meinem neuen Freund und mir da abends da auf dem Sofa und dann fingen sie an und dann so, kann man nicht mal so einen Sexfilm anmachen und ich habe das und das bei Papa gesehen und ich dachte so, die will mich verarschen oder sowas. Mhm. Und da hat sie aber konkrete Sachen abgelassen, also ich will das jetzt nicht hier so wiedergeben oder ich weiß nicht, darf ich das Wort sagen? Sag's. Sie hat gesagt, was kommt aus dem Penis raus und sowas und warum schluckt die Frau das runter und sowas. Und das waren Sachen für mich, wo ich mich schon erschreckt habe, weil ein 6-jähriges Kind äußert sich nicht so. Es könnte ja auch sein, ich sage jetzt mal eine Überlegung, dass kein sexueller Missbrauch stattgefunden hat, aber was sicherlich auch sehr schlimm ist, dass der Vater vielleicht besoffen war und da lief ein Porno und das Kind hat das gesehen. Könnte das sein? Das könnte natürlich auch sein. Natürlich habe ich da auch schon überlegt in die Richtung, aber Domian, warum packt sie sich dann unten hin und sagt, ihre Muschi tut weh und so eine Scheiße alles? Ich weiß es nicht, Heike. Das ist natürlich ein sehr, sehr, sehr heikles Thema. Und man muss auch sehr vorsichtig sein mit einer solchen Beschuldigung. Natürlich muss man auf der einen Seite, auch nicht zu Unrecht auf der einen schulden. Seite und auf der anderen Seite muss man natürlich auch extrem aufmerksam sein. Ja. Insofern ist das eine schwierige Sachlage. Übrigens höre ich mich als Echo immer im Hintergrund. Hast du das Radio an? Im anderen Raum, ja. Ja. Was glaubst du denn, wie lange das noch dauert mit dem Jugendamt? Haben die dir irgendeinen Termin gesagt? Die haben gesagt, sie würden sich zurückmelden, würden sich im Laufe der Woche noch melden. Ich hoffe, dass das auch ganz schnell stattfindet. Weil ich will jetzt ihnen auch nicht einfach so beschuldigen und das offene Messer laufen lassen, ohne dass ich dann einen konkreten Hinweis drauf habe. Aber genau. Es ist schon ziemlich auffällig, wie sie sich verhält. Und auch vor allem, dass sie ihre blauen Flecken, dass sie immer sagt, sie wäre hingefallen. Und sie will das erste Mal, wo ich sie abgeholt habe, wo ich jetzt hier ich bin jetzt wieder in diesen Ort zurückgezogen und wo sie das erste Mal bei uns war. Sie hat eine Stunde auf der Couch gesessen, hat keinen Ton gesagt und sie hat nicht gelacht. Ich habe gesagt, was ist los mit dir? Und dann sagt sie so, ich bin traurig. Und ich habe gesagt, warum? Ich sage, ich bin traurig, warum? Weil ich geboren wurde. Und dann solche Sachen. Und die neue Frau von meinem Ex-Freund. Das hat sie wohl mal. Das hat sie mit 6 Jahren gesagt, ich bin traurig, weil ich geboren wurde. Ja, und dann hat sie auch gesagt, dass die neue Frau von meinem Ex-Freund, also er ist ja wieder verheiratet jetzt, seit letztes Jahr, Ende letzten Jahres. Und dann hat sie so gesagt, ja, sie würde sie wohl öfter auf den Arm hauen und diese neue Frau, da würde sie öfters auf den Arm hauen und auf den Po hauen. Und Gibt es da in der Familie noch ein Kind? Nein, es gibt keine. Sie ist meine einzige Tochter. Nein, nicht mehr. Gibt es da in dieser neuen Familie? Also in der neuen Familie, also die neue Frau von meinem Ex-Freund, die hat ein wohl geistig behindertes Kind, das ständig im Heim, mal zu Hause, mal im Heim ist, weil diese ganzen Verhältnisse sind sowieso durcheinander. Ich weiß auch nicht, was da genau abläuft. Mal ist sie wohl zu Hause und dann ist sie wieder bei der Mutter. Und okay, wir stochern gemeinsam im Nebel. Da ist ein Verdacht, der schwerwiegend ist. Der schwerwiegend ist. Ja. Aber wenn das Jugendamt dir in Aussicht gestellt hat, dass man noch diese Woche miteinander telefoniert oder irgendwie zueinander kommt, ist das ja schon mal ganz gut. Aber ist es denn unbegründet, dass ich mir Sorgen mache oder kann man das verstehen? Nö, das kann man verstehen. Aber man muss mit Vorsicht auch an so einen Verdacht rangehen. Nein, das finde ich völlig in Ordnung. Also wenn du dir Sorgen um dein Kind machst, dann muss man da initiativ werden. Also, ich finde das richtig, dass du dich im Jugendamt gemeldet hast, dass die nicht sofort reagiert haben. Ist sicher falsch. Weißt du, was das Verrückte ist? Er hat damals in einem Ort gewohnt, der ist gerade mal 30 Kilometer weit von hier weg, ne? Mhm. Und da hat ihm das Jugendamt schon damals die Auflage gegeben, dass meine Tochter damals, weil ich bin ja oft, sehr oft umgezogen und hin und her, weil ich habe irgendwie versucht, auch wieder Halt zu finden, weil ich habe auch eine schwere Zeit. Das ist keine Entschuldigung dafür, dass ich sie nicht mal bei mir hatte, aber ich wollte sie dem Terror auch nicht aussetzen. Ja. Es schien ja auch eigentlich damals immer gut zu gehen. Und damals hat man ihm schon die Auflage gegeben, dass einmal in die Woche eine Frau vom Jugendamt nach meiner Tochter guckt. Okay. Dann hat er das ein halbes Jahr mitgemacht und hat die Frau hinterher rausgeschmissen, weil er sagte, er hat keinen Bock darauf, dauernd kontrolliert zu werden. Okay. Das damals schon nicht geschaltet worden ist, habe ich nicht verstanden. Okay, so, diese Woche wirst du hoffentlich morgen, übermorgen mit dem Jugendamt sprechen. Ja. Und da wird die ganze Sache ihren Lauf nehmen. Würde trotzdem gerne auch nochmal dich zurückrufen lassen von meiner Psychologin, die dir sicher da auch noch ihre Einschätzung sagen kann zu dem Fall. Okay. Hoffen wir mal, dass nichts Schlimmes vorgefallen ist, das Heike. Hoffe ich auch. Hoffen wir sehr für deine Kleine. Danke dir, Jürgen. Alles Gute und die Sabine ruft dich gleich an, Heike. Alles klar. Tschüss. Ciao. Tschüss, Heike. 0800 220 5050, unsere kostenfreie Nummer für euch. Oder ihr mailt uns domian@wdr.de. Jürgen ist hier. Namensvetter, 47, hallo. Hallo Domian. So, Jürgen, um was geht's? Ich wollte mal kurz noch zu der Heike, die eben gerade dran war, was sagen. Also diese Geschichte, das ist kenne ich eigentlich recht gut von meiner Freundin her. Und die Sache mit dem Jugendamt, so schön, wie sich das anhört, das soll sie mal ganz schnell vergessen, weil die tun nichts. Und wenn, dann nur in ihrem eigenen Sinne und nicht fürs Kind. Ja, nee, so kann man es nicht sagen. Man muss natürlich das Jugendamt informieren. Informationen auf jeden Fall, aber... Und so verallgemeinern kann man es nicht, Jürgen. Du hast vielleicht schlechte Erfahrungen gemacht, aber es gibt auch Jugendämter, die sehr gut und schnell arbeiten. Ja, ich habe es aber jetzt schon dreifach erfahren, dass die Jugendämter nichts Vernünftiges auf die Reihe kriegen. Aber deswegen rufe ich auch gar nicht an. Okay, kommen wir zu deinem Thema, Jürgen. Ja, ich habe vor einem ziemlich genauen Jahr schon mal bei dir angerufen. Ja. Und zwar ging es da um meine Freundin, die sich versucht hat umzubringen. Mhm. Tabletten. Ja. Danach ist sie ja dann in psychiatrische Behandlung gekommen. Mhm. Also in einer geschlossenen Psychiatrie. Mhm. Und die haben ja da nichts gemacht. Und Die haben nichts gemacht. Ja, in der Psychiatrie keine Therapie, kein gar nichts. Mhm. Reine Auffangstation war das. Ne? Und daraufhin habe ich mich dann auch in dieser Psychiatrie beschwert. Mhm. Und das wurde dann natürlich auch sofort an meiner Freundin weitergeleitet. Und die hat kurzerhand dann natürlich mit mir Schluss gemacht. Ach. Kann man ihr nicht verübeln. Moment, die haben weitergeleitet, dass du dich beschwert hast. Die haben es weitergeleitet an deine Freundin und daraufhin hat sie mit dir Schluss gemacht. Verstehe ich nicht, warum. Weil du dich ja eingemischt hast, oder? Ja, richtig, genau. Sieht sie das denn auch so, dass die nichts gemacht haben da, oder sieht sie es anders? Nein, das sieht sie jetzt im Nachhinein auch. Wie ist denn der Stand der Dinge jetzt im Moment? Ja, deswegen rufe ich ja an. Da sollte ich nochmal anrufen und ihr mal Bescheid geben. Was sehr gerne, ja. Ja, sie kam dann aus der Psychiatrie wieder raus und ist dann wieder zu Hause in ihr Haus, also in das gemeinsame Haus von ihrem noch Ehemann und wo sie wohnt. Ja, aber da hattet ihr schon Schluss gemacht, oder sie hatte da schon Schluss mit dir gemacht? Ja, da hatte sie schon Schluss. Ja, ja. Auf jeden Fall hatte sie ja auch einen Trennungsstress mit ihrem Ehemann, deswegen war das ja auch überhaupt. Ja. Dass sie versucht hat, sie umzubringen. Ja. Jedenfalls nach der Therapie, in Anführungsstrichen, ist sie dann wieder nach Hause und jemand hat sämtliche Schlösser ausgewechselt, außer Keller. Super. Völlig unbeheizt, natürlich im Winter. Ne? Da hat sie dann 8 Stunden oder so hat sie da im Keller gesessen. Hat sich natürlich mächtig einen abgefroren. Und irgendwann rief sie dann mitten in der Nacht bei mir an, ob ich sie helfen kann. Ja. Hast du geholfen? Ja, ich war, bin ja LKW-Fahrer und fahre fast an ihrer Haustür vorbei. Und was hat das zur Folge gehabt, dass ihr wieder zusammen seid? Bitte? Was hat das für eine Folge gehabt, dass ihr wieder zusammen seid? Richtig. Ach, guck. Ja, das ist eine tolle Geschichte. Ja, ich habe sie dann jedenfalls aus ihrem Keller verließ, in Anführungsstrichen. Habe ich sie dann rausgeholt, habe sie dann mit den LKW genommen, dass sie sich erstmal aufwärmen konnte. Ne? Ja. Und heute wohnt sie wieder bei dir? Nein, wir haben ja nie zusammen gewohnt. Ach so. Also, ja. Dann streiche ich das wieder mal raus. Wohnt sie heute bei dir? Nein, auch nicht. Hat sie eine eigene Wohnung? Sie hat eine eigene Wohnung. Jetzt, nachdem mit ihrem Ehemann da derartig Stress war, hat sie sich eine eigene Wohnung genommen. Ja. Geht es ihr denn heute seelisch und psychisch so ganz gut wieder? Bestens. Na, das ist eine gute Nachricht, da freue ich mich. Eben, und das wollte ich dir eigentlich auch nur mal so mitteilen, dass Scheiße auch mal was Vernünftiges kommen kann. Jürgen, sag mir doch mal mit ein, zwei Sätzen, warum sie sich damals das Leben hat nehmen wollen. Ja, es waren hauptsächlich diese Ehegeschichten. Mit ihrem Ehemann. Ja, verstehe. Und das ist ja wirklich eine tolle Sache. Da war es dann mit euch auch getrennt und dann durch die Keller-Sache da seid ihr wieder zueinander gekommen und heute ein Paar. Ja. Und das ist eigentlich schon seit Dezember letztes Jahr. Hat sie dir denn im Nachhinein jetzt nochmal erklärt, warum sie da in der Psychiatrie dann Schluss mit dir gemacht hat? Ja, lang und breit. Also sie konnte nicht verstehen, dass ich mich in ihr Leben eingemischt habe. Ah ja. Obwohl es ja eigentlich normalerweise... Naja, du hast es gut gemeint. Richtig. Genau. Aber in dem Fall war es vielleicht ihr dann zu viel des Guten, ne? Und sie wollte da lieber für sich erstmal zur Ruhe kommen. Nee, sie wollte eigentlich überhaupt nichts. Sie wollte eigentlich nur noch vom Leben sich verabschieden. Naja, ich meine, als sie dann in der Psychiatrie war, ja. Naja, wie auch immer. Sie hat den Weg nach oben wieder gefunden und das ist das Wichtigste und das Schönste an der ganzen Geschichte. Ja, genau. Das ist es ja. Wie gesagt, also ich bin mit ihr jetzt seitdem wieder zusammen und ist wunderschön. Ist alles klasse. Toll. Das war vor einem Jahr ungefähr, ne, dass du mich angerufen hast. Ja, ist richtig. Ziemlich und dann hat also dieses Jahr dann für dich und für euch sehr viel Gutes gebracht. Ich freue mich, Jürgen, dass du uns so eine Rückmeldung gegeben hast und wünsche dir und deiner Liebsten wirklich alles Glück der Welt und schöne Grüße an sie. Ja, werde ich ihr ausreden. Okay, ciao. Und euer Team wünsche ich auch noch was, ne? Sehr nett von dir, Jürgen. Okay, tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, jetzt machen wir ein paar Sekunden. Ach nee, Wirk, brauchen wir keine große Pause machen. Ich sehe gerade im Fernsehen, läuft unser Vorspann und dann sind wir alle versammelt in trauter Runde hier. Und dann können wir weitermachen. 0800 220 5050. Unsere Telefonnummer. Ich ziehe mir gerade meinen Kragen ein bisschen gerade, damit das auch ordentlich aussieht, wenn die Kamera angeht. Ich sitze hier so verhuscht. Ist ja immer ein bisschen anders, wenn man das im Radio ausschließlich macht. So. Das Taxi fährt noch durch Köln. Aber jetzt geht es gleich los. Und da sind wir auch. Ihr Lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Das sage ich zu den Fernsehzuschauern. Wir haben hier im Radio schon angefangen, bitten die Verspätung zu entschuldigen. Und ich entschuldige mich bei euch auch für das unelegante Ende gestern. Ich habe nicht richtig auf die Zeit geguckt und plötzlich waren wir dann weg vom Sender. Ich hätte euch dann noch angekündigt, dass wir heute ein bisschen später sind. Nun gut, jetzt ist es, wie es ist. Schön, dass ihr da seid. Offene Themen, Nacht, wie immer, dienstags. Also wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Herzlich willkommen, sage ich zu Sandra. Und Sandra ist 36 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Jürgen. Hallo Sandra, um was geht's bei dir? Hallo. Ja, ich habe mich verliebt, unglücklicherweise. Unglücklicherweise? Eigentlich ist Verliebtsein ja immer was Tolles. Ja, das stimmt. Aber ich neige wahrscheinlich dazu, immer unglücklich verliebt zu sein. In wen hast du dich denn verliebt? Ja, in meinem Doktor. Ah, ja. Das ist fast so wie in sich in den Lehrer verlieben oder in den Chef oder so. Ja, richtig, genau. Was ist denn das für ein Doktor? Also ein Chirurg. Ja. Ich habe vor circa 4 Monaten eine Kniespiegelung bekommen. Das klingt immer sehr schmerzhaft, ne? Das ist es auch, ja. Mhm. Und irgendwie war es dann so, dass ich immer zur Nachuntersuchung ins Krankenhaus sollte. Mhm. Und wir uns immer irgendwie dann doch über den Weg gelaufen sind in der Cafeteria. Und der hat diese Spiegelung auch gemacht? Genau, er hat die Spiegelung auch gemacht. Und dann seid ihr über den Weg gelaufen? Genau, und eigentlich ist er ein recht schüchterner Mann. Und er sprach mich aber immer irgendwie ganz kurz nur an. Also jetzt nicht irgendwie was, wo ich mir hätte was erhoffen können, aber es war halt eben schon... Naja, was man als Arzt so fragt, ne? Wie geht's denn und ja, genau. Tut's noch weh? Warum sind Sie denn wieder hier und solche Geschichten? Und ich sage, ich habe heute Nachmittag einen Termin bei Ihnen und Bist du denn dann auch von ihm operiert worden am Knie? Ja, das ist richtig, genau. Er hat mich dann auch operiert. Ja. Und er hat dich also schon in Narkose gesehen, schlafend gesehen. Ja, genau. Wobei, das ist ja nicht so ein schöner Anblick, ne? Also wenn man verliebt ist, möchte man ja nicht, dass derjenige einen da so halb röchelnd da liegen sieht. Wobei, oder? Das war ja zu der Zeit noch gar nicht so. Ja. Also das kam halt eben erst nach diesem Krankenhausaufenthalt. Also währenddessen habe ich schon gedacht, naja, das ist ja ein gut aussehender Mann. Und wie alt ist er denn ungefähr? Schätzungsweise Ende 30, Anfang 40. Tolles Alter. Ja, genau. Ja, ja, und ich habe halt eben eine gute Bekannte, die halt eben auch dort arbeitet und ich habe halt eben dann so ein bisschen ausgefragt, ob er denn verheiratet ist oder in einer festen Beziehung steckt und sie verneinte das dann. Mhm. Und ich bin dann auch eher immer so ein Mensch, der nichts ungeschehen lassen möchte und habe mich dann mit einer Karte und ein paar kleinen Worten bei ihm bedankt, weil er recht offen und ehrlich mir gegenüber aufgetreten ist. Also der ganze Krankheitsfall ist gut und in deinem Sinne abgewickelt worden? Nee, eben nicht. Eben nicht? Nein, ich habe eine Arthrose im Knie und diese Arthrose in meinem Alter ist natürlich sehr ungewöhnlich, so dass er mir vor einer weiteren Operation erstmal abgeraten hat und das erstmal so lange wie möglich schieben sollte, um etwas Künstliches dann irgendwann mal einzusetzen. Verstehe. So, dann hast du ihm ein Kärtchen geschrieben. Genau, ich habe ihm ein Kärtchen geschrieben und habe mich für die offenen und ehrlichen Worte bedankt. Mhm. Und wenn irgendwie Interesse besteht, dass ich mit einem Blick in meiner Patientenakte einverstanden wäre, etc., da kam jetzt aber nichts drauf. Naja, gut. Jetzt habe ich nicht verstanden, du bist mit einem Blick in die Patientenakte einfach, wie was meinst du? Ja, ich hatte ihn halt eben dann nochmal gesehen und er sagte dann zu mir, hören Sie mal, Sie können ja schon bald hier im Krankenhaus einziehen, so oft wie Sie hier sind. Ja. Und und dann habe ich das halt eben in der Karte so ein bisschen formuliert, dass ich das halt eben ein wenig schade finde, dass die gemeinsame Zeit im Krankenhaus beendet ist. Und falls das Angebot mit dem Einzug ins Krankenhaus noch besteht, dass ich dann mit einem... Jetzt verstehe ich das. Aber das ist ja schon ein bisschen heiß, ne? Wenn du sagst, es ist schade, dass wie hast du es gerade formuliert, die Zeit da jetzt zu Ende ist im Krankenhaus? Genau, die gemeinsame Zeit im Krankenhaus beendet ist. Ja, das Wenn er ein bisschen clever ist, hat er das schon kapiert. Ja, natürlich hat er das kapiert. Wo der Hase da pfeift, um welche Ecke. Ja, natürlich hat er Und er hat aber nicht zurückgepfiffen? Nein, er hat nicht zurückgepfiffen. Wann hast du die Karte weggeschickt? Das war jetzt, wie gesagt, vor den 4 Monaten. Also kurz nach dieser Spiegelung, als ich dann entlassen wurde, habe ich mir halt eben noch so eine Woche Gedanken dazu gemacht und habe gedacht, naja, ich versuche es einfach mal. Wie lange hast du ihn jetzt nicht gesehen? Das ist jetzt das Nächste, dass ich dann halt eben so starke Schmerzen nach der Spiegelung hatte, dass ich die OP, die große OP, die dann anstand, dann auch relativ schnell machen lassen habe. Das ist jetzt 5 Wochen her. Sechs Wochen von ihm? Auch wieder von ihm, genau. Und dann habe ich einen Krankenhausaufenthalt von 10 Tagen gehabt und auch okay, das war... Okay, also da war viel, viel Kontakt zwischen euch beiden. Aber genau. Da ist kein privates Wort in dem Sinne gefallen. Nee. Er ist auch in keinster Weise darauf eingegangen. Wahrscheinlich hast du ihm schon ein bisschen schöne Augen gemacht jetzt in der letzten Zeit. Ja, das ist richtig. Sodass ein gesunder Mann da sicherlich das geschnallt hat, um was es geht. Aber er hat aber auch nicht ansatzweise irgendwas zurückreagiert. Nee, gar nicht. Mann, dann hast du schlechte Karten, Sandra. Und ich, blöde Kuh, bin jetzt auch noch hingegangen und habe ihm eine SMS geschrieben. Was hast du da reingeschrieben? Ja, ganz belanglos. Ich habe geschrieben, ich hoffe, dass Sie mir das nicht übel nehmen. Ich wünsche Ihnen auf diesem Weg ein schönes Wochenende und einen schönen Abend. Lieben Gruß und dann halt meinen Namen drunter. Ja, jetzt ist aber auch gut. Genau, jetzt ist gut. Das war schon zu viel. Ja, ich glaube auch. Ich hoffe, dass Sie mir das nicht übel nehmen, dass ich in Sie verknallt bin, hieß das so. Ja, das Problem ist halt eben, und darum rufe ich auch an, um einfach mal jemanden zu haben, der total unparteiisch ist. Ich muss ja nun nach wie vor weiterhin in der Behandlung, weil es also immer noch nicht abgeschlossen ist und wahrscheinlich noch mal eine größere OP ansteht. Sandra, dann gehst du jetzt zu der Behandlung und zu den Behandlungen ganz souverän, ganz freundlich, aber nur freundlich. Nur freundlich als Patientin. Und nimmst dich komplett zurück. Ich finde, du darfst jetzt überhaupt gar nichts mehr Emotionales da signalisieren. Nein, das würde ich auch nicht tun. Sonst machst du dich ja zum Hampelmann. Ja, richtig. Nein, das würde ich auch nicht tun. Die gesunde Einstellung habe ich schon. Das Problem ist nur, dass ich schäme mich halt eben ein wenig dafür. Und, ach Gott, ja. Weißt du, natürlich auch... Finde ich nicht. Im roten Kopf und... ach ja, das wird der auch schon erlebt haben, dass er sich in jemanden verknallt hat und das ist nicht erwidert. Ich finde, man muss sich nicht dafür schämen, wenn man sich in jemanden verliebt hat. Das finde ich überhaupt nicht blamabel. Überhaupt nicht. Man muss sich höchstens schämen, wenn man es nicht schnallt, dass man nicht zurückgeliebt wird. Ja, und sich dann zum Affen. Einstellung habe ich schon. Ne? Also ich finde, dass du dich überhaupt nicht schämen brauchst. Überhaupt nicht. Finde ich, das ist das Normalste von der Welt. Du musst nur jetzt souverän sein. Ja, das würde ich auf jeden Fall, also da würde ich jetzt auch nichts mehr unternehmen. Nein. Im Nachhinein weiß ich jetzt auch, er ist wohl in festen Händen und... ach so, das hast du jetzt rausgekriegt. Das habe ich jetzt rausbekommen und natürlich ist das dann auch irgendwo, finde ich auch schön, dass er seiner Freundin dann auch treu bleibt. Ja, ein toller Mann, spricht nur alles für ihn. Ja, natürlich, auf jeden Fall und ich bin jetzt auch nicht so eine, die sich da irgendwie... irgendwie rein... Nein, du könntest damit ja sowieso nichts gewinnen. Du würdest ihn ja nur nerven, wenn du jetzt noch weiter baggern würdest. Ja, nein, um Gottes Signal ist gesetzt, Signal ist nicht erwidert worden, also zieht man sich zurück. Ja, richtig. Lässt dich jetzt schön weiter behandeln von dem, wenn es offensichtlich ist, es ein guter Arzt. Ja, es ist ein sehr guter Arzt, so. Ja. Und so machst du es demnächst. Und ich wünsche dir, dass du mit dem Knie, dass das richtig voran jetzt geht und du da auf einen grünen Zweig wiederkommst. Ja, das ist lieb. Liebe Sandra, ja. Finger vom Arzt lassen. Ich gebe mir Mühe, ja natürlich, auf jeden Fall. Guck dich mal so wieder ein bisschen um, ja, im Leben. Ich gebe mir Mühe. Alles Liebe wünsche ich dir. Ja, vielen herzlichen Dank. Tschüss, Sandra. Eine Frage. Ja. Ein Autogramm, wäre das drin? Das wäre klar drin. Dann legst du auf und wir rufen dich nochmal an wegen der Anschrift. Okay, ja, tschüss. Super. Alles klar, vielen Ciao. Dank. Tschüss, Sandra. Tschüss. So, ihr Lieben, Hinweis auf morgen. Morgen haben wir ein ernstes Thema. Morgen heißt unser Thema brutale Frauen. Ich möchte gerne mit euch sprechen, mit Leuten sprechen, die extreme Erfahrungen mit gewalttätigen Frauen gemacht haben. Mit Müttern, mit Ehefrauen oder auch mit Freundinnen. Sehr gerne auch mit Frauen, sofern sie dazu bereit sind, die mal gewalttätig waren. Und ich würde mich gerne heute mit Ihnen, mit diesen gewalttätigen Frauen, darüber unterhalten, wie sie zu ihrer Tat und ihrem Verhalten stehen. Ob sie es bereuen oder ob sie sogar sagen im Nachhinein, es ging nicht anders, ich musste damals gewalttätig und brutal sein. Also das ist unser Thema morgen, brutale Frauen. Wer sich gerne anmelden möchte per Mail, domian@wdr.de oder morgen ab 0 Uhr anrufen unter unserer bekannten Nummer oder natürlich auch während der Sendung 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr WDR Fernsehen. Herzlich willkommen, Silvio, 53. Hallo Silvio. Ja, guten Morgen, Jürgen. Guten Morgen. Ich rufe an zum Thema Quelle Konkurs. Ah, ein schlimmes Thema. Bist, naja, bist du betroffen? Viele schlimme Themen aktuell, ne? Bist du betroffen? Ich bin auch betroffen, ja. Ich habe also einen Quelle-Katalog-Shop. Ja. Habe ich jetzt seit 23 Jahren. Ja. Und habe eigentlich immer ganz gut verdient. Ich muss mal nachfragen. Ein Quelle-Katalog-Shop? Ja, das ist also, dann ist man also selbstständig. Ja. Sorgt dafür, dass man also praktisch Aufträge reinbringt und kriegt dann zwischen 8% und 10% Provision halt, ne? Achso, dann haben die Leute quasi bei dir bestellt? Die Leute haben bestellt und haben bei mir bezahlt und ich habe dann eben halt das Geld an Quelle überwiesen. Achso, und dann gab es da viele Leute, die das gemacht haben? Sowas? Ja, also in Hamburg, ich hatte so ungefähr 500 bis 600 Kunden. Boah, das ist ja viel. Und gab es auch viele Leute, die deinen Job, die sowas gemacht haben, wie du es gemacht hast? Also so in Deutschland? Deutschlandweit circa ungefähr 15.000 bis 20.000. So viele? Denke ich mir mal so, also so circa jetzt, ne? Das heißt, es sind natürlich nicht nur die direkten Angestellten von Quelle betroffen im Versandhaus selbst, sondern eben auch Leute wie du, die indirekt von Quelle gelebt haben. Und hinzu kommen ja auch noch ungefähr nochmal so 5 Millionen Sammelbesteller, die ja eben halt in der Nachbarschaft bei Freunde und Verwandte eben halt die Aufträge herangeholt haben, ne? Das also, heißt, du hast auch ausschließlich für Quelle gearbeitet, nicht für einen anderen Versand auch noch? Ja, nur für Quelle. Nur für Quelle. Er hat da ganz klare Verträge eben halt gemacht. Ah ja, verstehe. Das heißt, haben für eben die halt die Werbung gestellt, eben halt dann auch das Material halt. Mhm. Ja. Das heißt, und dann eben halt auch, dann wie gesagt, auch mit Fleisch eben halt auch sehr gut verdienen. Ja, das heißt, heute hat dich diese Hiobsbotschaft getroffen, wie so viele andere Tausende von Quelle-Mitarbeitern auch, dass es endgültig vorbei ist. Naja, wie gesagt, die Zeichen standen ja vorher schon auf Sturm. Die standen auf Sturm. Dann ist eben halt heute der Orkan eben halt und hat eben halt alles, sagen wir mal jetzt, weggeweht. Wo siehst du die Schuld? Die Schuld sehe ich eindeutig bei den Banken und bei der Politik. Nicht bei dem Quelle-Management zum Schluss? Das ist auch Teilschuld, aber man kann die Manager kann man austauschen, man kann retten, aber wenn es eben halt kein Geld mehr gibt, eben halt von den Banken, mhm. Aber die Bayern LB, die über 8 Milliarden Schulden gemacht hat und eben halt vom Staat jetzt gestützt wird, die ja. Milliardenbeträge eben halt, wie jede Landesbank in ihren Büchern eben halt hat, mhm. konnten eben halt Quelle eben halt da die nötigen 200 Millionen eben halt nicht vorfinanzieren. Ich gebe dir da schon recht. Ich bin aber auch nicht in diesem Fall jetzt so involviert, um da jetzt sehr kluge Sachen zu sagen. Aber ich glaube, so, weil ich das gelesen und verfolgt habe, dass die wirklichen Fehler, die kann man so 2, 3, 4 Jahre zurückrechnen. Nämlich, dass eben das Management die Zeichen der Zeit nicht erkannt hat und nicht richtig gemanagt hat. Gut, aber dann, das hätte sich ausgeschlagen auf weniger Umsatz. Ne? Und wenn der Umsatz, sagen wir mal, jetzt 5 Milliarden ist, und ob da jetzt 2 Milliarden mehr oder weniger sind, also das heißt, es wäre immer noch genug Geld da gewesen, um was eben halt verdient worden wäre. Genau, ja. Jetzt ist es eben halt so. Also es sind falsche Weichen gestellt worden. Richtig, und jetzt ist es ja eben halt auch so, dass da auch sehr viele Zulieferer dranhängen, eben halt alleine bei der Deutschen Post AG, also bei DHL eben halt 3.000 Leute, dann die ganze Spedition. Genau, das habe ich heute im Fernsehen auch gesehen, wurde mir bewusst, dass das Quelle natürlich ein Großkunde der Post auch war. Richtig, und das wird die Post auch sehr merken. Die Post hatte da eben halt ein eigenes Logistikzentrum und hatte da eben halt, wie gesagt, zwischen 3.000 und 5.000 Leute eben halt nur damit eben halt beschäftigt, die Ware eben halt einzupacken, die Ware eben halt zu versenden. Also wie gesagt, also als Außenstehender kann ich da nur auch sagen, dass solange das jetzt durch die Medien geht, das auch wieder so ein Fall ist, wo man nur Wut empfindet. Da haben sich einige Leute die Taschen voller Geld gestopft und gut verdient und haben vielleicht sogar noch Abfindungen einkassiert. Ich weiß es nicht, aber meistens ist es ja so. Zumindest hatten sie sehr gute Gehälter über sehr lange Zeit. Und wer muss die Zeche jetzt zahlen? Nämlich die vielen, vielen, vielen, vielen Mitarbeitern, die normal und ehrlich und solide Jahre und Jahrzehnte gearbeitet haben. Das heißt also praktisch, wenn da jetzt ein Ehepaar gearbeitet hat und dann im Monat, sagen wir mal, jetzt 4.000 Euro verdient hat, die werden dann eben halt Arbeitslosengeld bekommen, 2.500 und danach auf Hartz IV, da können sie froh sein, wenn sie auf 1.200 kommen. Ja, ja. Ich finde es wirklich ganz schlimm, ganz dramatisch. Und es sind ja so viele Menschen betroffen. Lass uns noch über dich weiterreden. Wie siehst du, du bist jetzt im Alter von 53 Jahre, das ist ja auch ein schwieriges Alter, da nochmal Fuß zu fassen beruflich. Wie siehst du deine Zukunft? Also ich habe da, wie gesagt, keine Probleme mit. Ich werde einfach, wie gesagt, einfach umsteigen und halt eben halt was anderes verkaufen. Ne? Du meinst, das geht so einfach? Das geht ganz leicht. Also im Internet kann man gut verkaufen, bei eBay, bei Amazon, wie gesagt. Gut, dann stehst du ja ganz gut da. Ich kenne einen Kollegen, der kauft beim Zoll und bei der Polizei, was die eben halt den Leuten so beschlagnahmen und wegnehmen oder was die Behörden ausrangieren. Ja. Ne? Und das ist doch alles dann legal, ne? Ja, also und wenn der Zoll jetzt beispielsweise den Leuten was weggenommen hat oder gefändet hat, eben halt der Staat, und das wird dann eben halt im Internet versteigert. Verstehe. Und dann zahlt man da ungefähr 20%, 30% vom Neuwert. Und kannst dann wieder im Internet verkaufen, vielleicht mit 10%, 15% Gewinn halt. Also, das heißt, wegen dir müssen wir uns keine Sorgen machen. Nee, das aber wir können, aber wir müssen uns Sorgen machen über die vielen, vielen, vielen Leute, die. Ich finde es nicht in Ordnung, beispielsweise Quelle ist ja nicht nur Quelle, ist ja auch Karstadt, Arkandor und eben halt, ich finde es nicht in Ordnung, dass dann eben halt einige Manager sich da zusammentun, gründen da eine Holding und das ist für uns normale Menschen ja gar nicht mehr nachvollziehbar, was da für ein Driss gemacht worden ist. Nur, wir haben das bei Karstadt also so gemacht. Kann man bei Karstadt die Häuser verkaufen, nur um Kohle zu machen? Karstadt, Quelle, das waren alles gesunde Unternehmen, die haben das alles verkauft, haben eben halt dann Geld bekommen von irgendwelchen Leasinggesellschaften und durften nachher die dreifache Miete bezahlen und was der Marktwert ist. Also, wir sind uns einig. Wir sind uns einig, dass wenn ordentlich gewirtschaftet worden wäre, solide und ohne Gier, dass wahrscheinlich sowohl Karstadt als auch Quelle weiterhin gut bestehen könnten, weil es sehr, sehr angesehene Firmen waren, mit einem hohen Stellenwert in Deutschland. Richtig, also da gebe ich dir recht. Ja, also ich finde gut, dass wir das Thema hier hatten, dass du da sich dazu geäußert hast. Freue mich, dass du da die Kurve kriegen wirst und wünsche all den Leuten, die jetzt arbeitslos sind, einfach alles Gute und viel Glück, dass es doch irgendwie anders schaffen. Also was heißt alles Gute, viel Glück? Also von Hoffen, Wünschen und Beten kommt nichts. Also man muss Zuversicht haben, man muss Glück haben und Glück sagt also meiner Meinung nach, das Glück wächst aus der Liebe und wenn ich 100% liebe, dann habe ich auch irgendwann Glück. Ne? Und darauf ein schöner philosophischer Schluss noch, das Glück wächst aus der Liebe. Ja, also wie gesagt, das Glück kann man erarbeiten, man kann es finden, man kann es geschenkt bekommen, aber ich bin der Meinung eben halt, das Glück wächst aus der Liebe, wenn ich 100% Liebe gebe. Und ja, aber das ist jetzt ein Satz, den kann man natürlich nicht in dem Fall sagen. Die Leute haben mit Liebe gearbeitet und haben jetzt doch Pech. Egal. Wir haben darüber geredet, das finde ich sehr gut. Ich danke dir und wünsche dir viel Erfolg und viel Glück weiterhin, danke Silvio. Danke dir auch für deine Sendung und alles Gute. Dankeschön, Silvio. Tschüss. Ciao. Ja. Christina, 50 Jahre, guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Ah, Christina, du bist aber präsent hier bei mir. Und was geht's bei dir? Ja, ich bin verliebt in einen LKW-Fahrer. Ich kenne ihn jetzt über Funk seit 2 Jahren. Ich mache ja Funkgerät-Einweisung für LKW-Fahrer. Du machst Funkgerät-Einweisung für LKW-Fahrer? Ja, und zwar geht das so, ich lotse die Kollegen über Funk 10 Firmen, wo sie hin müssen oder gebe Staumeldungen, Blitzermeldungen an die Kollegen weiter. Ja. Oder wenn irgendwo Unfälle sind, dann Umleitungsmöglichkeiten. Machst du das ehrenamtlich oder kriegst du Geld? Ja, genau. Ach so, du machst das und so aus Spaß, als Hobby. Ja, und das mache ich schon seit über 15 Jahren, bin auch am Telefon für die Fahrer, als Seelsorge sozusagen da. Die gute Seele, der LKW-Fahrer. Ja, genau. Wo sitzt du denn? In Berlin. In Berlin? Ja. In Berlin. Und hast aber so nach ganz Deutschland zu allen LKW-Fahrern Kontakt? Ja, ich habe zu vielen weltweit Kontakt. Ja. Weltweit sogar? Ja. Weltweit, das heißt auch bis nach Amerika? Teilweise auch bis zu deutschen Fahrern, die jetzt in Amerika ihre Arbeit dort machen, die mich immer unterrichten, wie es da drüben so läuft. Na, das ist ja eine spannende Sache. Wie viele Stunden am Tag verbringst du dann damit? Also rund um die Uhr. von früh praktisch an ab 8 Uhr morgens schon. Und alles nur Hobby? Ja. Wie finanzierst du dieses Hobby? Ja, ich mache das ehrenamtlich und komme damit sehr gut klar. Ich lebe nebenbei noch von Grundsicherung und da ist das kein Problem. Ach so, du kriegst Hartz IV? Grundsicherungsrente. Grundsicherungsrente. Mhm. Okay. Und das ist so quasi deine rundherum Freizeitbeschäftigung. Ja, die genau. Natürlich hochinteressant ist. Ne? Du bist ja den ganzen Tag dann mit den Jungs in Kontakt und wenn dann auch mal weltweit, ist das natürlich eine tolle Sache. Ja, und ich weiß auch mal aktuell, was auf den Autobahnen abgeht. Mann! So, und jetzt hast du dich in einen von den Jungs verliebt. Ja, genau. Hast du den denn schon mal... von Braunschweig. Wir haben uns noch nicht gesehen. Das ist nicht, jetzt noch das nicht erste gesehen. Mal. Wie? Das ist jetzt das erste Mal, dass wir uns sehen. Wann? Jetzt am Wochenende. Jetzt kommen sie Wochenende? Ja, genau. Das ist sehr spannend. Und wie oft hast du mit dem schon gefunkt? Eigentlich regelmäßig jetzt die letzten Jahre. Jedes Mal, wenn er hier in der Nähe unterwegs war. Und wie, du hast ja mit so vielen Lkw-Fahrern Kontakt. Mhm. Ne? Wie, kannst du eine Zahl sagen, überhaupt mit wie vielen? Ach, nee, ehrlich gesagt nicht. Ich kann das schon manchmal gar nicht mehr überblicken. Also blickst es nicht. Wie kommt es denn, dass du dich nun gerade in diesen einen, in die Stimme von diesem einen oder in die Art von diesem einen verliebt hast? Warum? Erstmal, es war mir schon von vornherein auch am Funkgerät und auch so am Telefon, wenn wir uns unterhalten haben, sehr ansprechend und wir konnten uns sehr über viele Themen austauschen. Ja. Auch was Hobbys betrifft. Wobei, du hast ja eigentlich ja nur ein Hobby, ne? Das nimmt dich ja ganz... Nicht nur, ne. Mein Hobby ist auch zu Country- und Truck-Festivals zu fahren. Ah, wie schön. Mhm. Das mache ich sehr gerne. Ja, und das mag er auch? Ja, und er ist großer Fan. Und ich hoffe mal, dass er nicht Frau und Kinder zu Hause hat. Nein, nee, er ist Single. Er ist Single. Wie alt ist er? Er ist 40. 40. Mhm. So, und jetzt trefft ihr Turteltauben euch am Sonntag in Berlin oder wo? Am Samstag fahre ich zu ihm. Du fährst zu ihm? Er wohnt in der Nähe von Braunschweig. Ah, ich dachte, er würde mit seinem fetten Truck bei dir vorfahren zu Hause. Nee, er fährt jetzt am Wochenende zu Hause. Wie aufregend. Ja. Und du hast noch gar kein Bild oder kein Foto von ihm gesehen? Nee, aber das kriege ich dann am Samstag von ihm. Ja gut, da siehst du ihn ja auch persönlich. Ja, genau. Stell dir mal vor, du siehst den und denkst, ach du lieber Gott, ich muss schnell wieder nach Berlin fahren, was dann? Ach nö, das glaube ich nicht. Er hat sich auch so schon am Telefon beschrieben und ich mich auch bei ihm und wir waren uns von vornherein auf einer Wellenlänge. Also ihr wart ehrlich. Du hast nicht irgendwie eine Schönheit beschrieben, eine 25-jährige Schönheitskönigin, sondern um Gottes Willen. Eine Frau, die im Leben steht mit 50 Jahren und hast sie ehrlich so beschrieben, wie du aussiehst. Ja, genau. Ja. Wie lange bist denn du schon solo? Ich bin jetzt seit etwas über 4 Jahren solo, hab davor schon mehrfach schlechte Erfahrungen gemacht. Ja. Bin auch schon mehrfach dadurch im Frauenhaus gewesen. Oh, dann hast du aber schlimme Erfahrungen gemacht. Ja. Ja. Sag mal, wie bist du denn dann zu diesem doch, finde ich, ungewöhnlichen Hobby gekommen? Das Funken? Ja, ich bin dadurch zum Hobby gekommen, weil ich öfter auf Country-Festivals und auf Truck-Festivals und habe mich da auch mit etlichen Lkw-Fahrern so unterhalten, wo die überall waren und wie lange die das schon machen. Und ich fand das unheimlich interessant und seitdem bin ich absoluter Fan davon. Hast du nicht mal Lust, mit so einem Lkw mal auf weite Tour mitzufahren? Ach, das wäre mein größter Wunsch, einmal mit so einem Truck eine schöne weite Tour zu machen. Ich bin aber sicher, da werden aber bald die Angebote hageln. Wir haben ja auch sehr viele Lkw-Fahrer hier als Zuhörer, sage ich dir. Ja, wäre schön, wenn ihr meine Nummer in der Redaktion da lassen könntet. Na gut, aber die sind ja mit dir sowieso in Kontakt. Sag mal, du brauchst doch auch ein also ich habe überhaupt keine Ahnung davon, aber ich denke mir ein aufwendiges technisches Equipment, um dieses Funken dann auch noch weltweit zu machen. Ist das so? Nein, ja. Ich kriege eigentlich von den Lkw-Fahrern so die QSL-Karten, wenn welche da haben. Und ansonsten kriege ich von so einem CB-Funkern, die haben ja auch Kontakte zu anderen. Ach so, da ist viel gespendet worden quasi so. Ja, genau. Musstest du nicht in die Tasche tief greifen. Nee, das wäre viel Geld wahrscheinlich. Ja. Mensch, Christina, wie heißt denn der Süße? Micha. Micha. Der Micha aus Osnabrück, ne, sagst du? Nee, in der Nähe von Hildesheim wohnt er. In der Nähe von Hildesheim. Mhm. Mann, dann drücken wir dir aber die Daumen, dass das eine gute Sache wird am Wochenende. Ja, und wäre schön, wenn ihr meine Telefonnummer in der Redaktion da lassen könntet, falls jemand Probleme hat von unseren Stammfahren oder jemand Hilfe braucht, dass er sich an euch wendet, dass ihr ihm die Telefonnummer gibt. Na klar, machen wir. Dass man sich jederzeit gerne an mich wenden Was wäre denn dein Traum? Welche Tour würdest du denn gerne mal machen? Ach. Wahrscheinlich nicht gerade Berlin-München oder so, sondern das muss schon ein bisschen was Dolleres sein. Wie wär's denn? Mal nach Paris. Nach Paris? Ja, das müsste man arrangieren können. Paris liegt ja nur um die Ecke. Berlin-Paris wäre ja nun gar nicht so schlecht. Ja, das stimmt. Wobei, scharf wäre natürlich auch eine Tour durch die USA, ne? Das wäre natürlich auch super. Das wäre natürlich geil. Es fahren tatsächlich deutsche Lkw-Fahrer in den USA. Wir haben welche, die nach Amerika rübergegangen sind, weil hier die Bezahlung einfach teilweise sehr schlecht ist. Und die kriegen weitaus bessere Bezahlung und der Job drin ist prima. Ja. Die kriegen da viel bessere Unterstützung auch. Also, wer weiß, was sich so alles tut. Auf jeden Fall wünsche ich dir zunächst mal viel Glück fürs Wochenende, Christina. Ja, danke. Schön, mit dir gesprochen zu haben. Und wäre schön, wenn ich von euch ein Autogramm kriegen könnte. Sehr gerne, wir rufen dich gleich an wegen der Anschrift. Alles klar. Christina, danke, tschüss. Tschüss. Übrigens, Stichwort Autogramme. Manchmal häuft sich das so, dass die Leute das sich wünschen am Ende des Gesprächs und dann rufen wieder die anderen Leute an oder mailen uns, oh, das nervt uns immer, die Wünsche mit den Autogrammen, kann man das nicht anders regeln? Ja, ist ja auch nett, wenn die Leute das so äußern, den Wunsch. Aber man kann es natürlich auch anders machen, indem man tagsüber hier die 1Live-Hotline anruft und dann kriegt man natürlich auch ein Autogramm zugeschickt. Dafür sorgen wir. So, mit wem geht's denn weiter? Mit unserer Jenny und die ist 23. Hallo Jenny. Ja, Namen. Namen Jenny. Und zwar geht das um Folgendes. Mhm. Ich habe geheiratet auf meinen 18. Geburtstag und wurde von ihm vergewaltigt. In der Ehe und habe erstmal den Absprung nicht geschafft. Wie lange warst du denn mit ihm verheiratet? Also ich bin immer noch, weil er will die Scheidung nicht einwilligen. Also ich bin jetzt dieses Jahr 6 Jahre verheiratet. Und habt ihr Kinder? Genau, also wir haben eine Tochter, die wollte ich. Dann habe ich ein Kind dadurch verloren, das hat er mir aus dem Bauch geprügelt und das hat er im Klo runtergespült. Und ich habe jetzt am Dienstag nächste Woche die Gerichtsverhandlung und ich würde am liebsten abhauen, weil ich nicht weiß, wie ich damit zurechtkommen soll, weil ich sehe ihn und werde auch begleitet vom Weißen Ring. Ja, also wie lange seid ihr denn jetzt schon getrennt? Getrennt sind wir seit 2007, da habe ich einen neuen Partner kennengelernt. Ach so, und dann hast du ihn dann auch angezeigt? Genau, ja. Du hast ihn angezeigt wegen Vergewaltigung in der Ehe? Ja, aber das habe ich auch erst geschafft, also Anfang 2008. Und da sind meine Kinder dann halt auch zu Pflegeeltern gekommen, ne? Weil ich gesagt habe, ich habe noch, nach dem toten Kind habe ich durch die Vergewaltigung noch einen Junge bekommen. Und habe das halt einfach nicht mehr gepackt. Also ich war so fertig, ich wollte mir Pulsadern aufschneiden und. Beide Kinder sind jetzt bei Pflegeeltern. Genau. Hast du Kontakt zu den Kindern? Momentan darf ich die nicht sehen. Was für eine emotionale Bindung hattest du denn zu dem Kind, das durch die Vergewaltigung entstanden ist? Ja, das ist momentan mein Problem. Also zu dem kriege ich überhaupt keinen Draht. Der ist ja jetzt auch erst 2 Jahre. Und also überhaupt nicht. Ich empfinde für diesen Jungen einfach nichts. Und das tut mir schon weh, ne? Ja. Wie hast du denn dann damals die Schwangerschaft empfunden? Also auch mehr Hass. Ich wollte eigentlich das Kind überhaupt nicht austragen. Also die ganzen 9 Monate bist du mit einem großen Widerwillen. Genau, ja. Gewesen, ja. Und als das Kind dann geboren worden war, als du es zum ersten Mal gesehen hast oder auch anfassen solltest oder konntest, war dir das auch zuwider? Also das ging. Ich habe mich schon halt ein bisschen gefreut, aber es war ein ganz anderes Gefühl wie bei meiner Tochter. Wie viel Mal bist du in der Ehe vergewaltigt worden? Ja, knapp, also 3,5 Jahre, ne? 3,5 Jahre? Genau. Das heißt, du weißt gar nicht, du könntest die Zahl gar nicht jetzt nennen. Also jeden zweiten Tag musste ich mit ihm schlafen, sonst hätte ich Schläge gekriegt. Und ein Kind hat er dir aus dem Bauch getreten? Genau, also rausgeboxt richtig, ne? Und dann habe ich halt Wehen gekriegt, bin Richtung Toilette gelaufen, weil ich gemerkt habe, dass da irgendwas ist. habe das übere Toilette noch fest, also ich habe das Kind aufgefangen mit der Hände. Mhm. Wie alt, in welchem Monat warst du da? Da war ich Anfang dritten. Mhm. So, und dann habe ich ihm das gegeben, ich wollte einen Rettungswagen rufen und dann hat er das in dem Moment, wo ich das Telefon in der Hand hatte, hat er das Kind in der Toilette geschmissen, nur damit er nicht irgendwie, weiß ich auch nicht, weil er wahrscheinlich Schiss hatte, dass ich Polizei oder so rufe. Das ist ja ganz schlimm und ganz traumatisch. Ganz schlimm. Ja, und ich habe Angst halt jetzt vor die Verhandlung. Ich habe mal eine Bitte, Daniel. Könntest du den Fernseher oder das Radio, den Ton ja, ganz runterdrehen? Moment. Das wäre sehr schön. Okay. Dann können wir in Ruhe besser reden. Ja. Die Verhandlung ist jetzt, sagst du nochmal, wann die genau ist? Die ist nächste Woche Dienstag. Nächste Woche Dienstag. Und dann wirst du ihn zum ersten Mal wieder sehen. Ja. Und du wirst begleitet vom Weißen Ring. Genau, der Weiße Ring ist da und ich habe auch Polizeischutz deswegen bekommen, weil er mir halt mit Morddrohung und sowas gedroht hatte. Mhm. Und der ist halt wirklich, ich habe in der Ehe erst erfahren, dass er schon einmal wegen Vergewaltigung im Knast saß. Wie hast du das denn bloß so viele Jahre dann bei dem ausgehalten, Jenny? Warum bist du nicht früher schon weggegangen? Ich habe den Absprung überhaupt nicht geschafft. Ich habe so eine Angst vor dem gehabt. Der hat mich mit den Kindern erpresst. Er lässt mir die wegnehmen. Und im Endeffekt hat er das ja irgendwie auch noch geschafft, sage ich jetzt mal. Ne? Den Absprung, wie und warum hast du ihn denn dann geschafft, als es dann passiert ist? Ja, ich habe einen komplett neuen Partner kennengelernt. Ach, das war der Auslöser? Genau. Und der hat dir geholfen? Ja, der hat mir komplett geholfen. Der hat mich also ich habe in Bremen gelebt, da bin ich dann abgehauen und dann habe ich eine komplett neue Stadt aufgesucht und bin dann da auch hingezogen. Hattest du dich denn in dieser schlimmen Zeit, das kann man ja so sagen, in dieser schlimmen Leidenszeit, hast du dich da mal jemandem anvertraut? Und ich habe das immer wieder versucht mit, also Therapien, das habe ich aber jedes Mal wieder abgebrochen, weil jedes Mal, wenn die dann auf dem Thema zu dem Kind gekommen sind, habe ich solche Angstzustände gekriegt, dass ich mich dann wieder in die Arme geritzt habe. Also die Therapeuten wussten aber schon, was da bei euch abgeht in der Familie. Genau, die wussten das. Mhm. Und ich hatte ja damals auch eine Familienhelferin vom Jugendamt bekommen, weil die halt wussten, dass da bei mir so viel Gewalt ist. Mhm. Aber jedes Mal, wenn das Jugendamt, also wenn die Familienhelferin kam und sie hat gesehen, ich habe ein blaues Auge oder so, dann kam sie nur her, oh, hast du vielleicht schlecht geschlafen? So, und wenn mein Mann direkt hinter mir steht, da sage ich natürlich, ja klar. Ja, ne? Sicher, ja. Es kam zu diesen zahllosen Vergewaltigungen. Er hat dir das Kind aus dem Bauch getreten. Hat er dich auch geschlagen regelmäßig? Ja, täglich. Täglich? Ja. Also du hast die Hölle hinter dir? Ja. Als du hast ihn mit 18 Jahren geheiratet. Genau. Wie alt war er da? Da war der 23. Das war ja ein Jahr, nachdem er außer Haft entlassen worden ist, was ich aber erst in der Ehe halt erfahren hatte. Ach so, weswegen war er in Haft? Wegen Vergewaltigung an einer Minderjährigen. Ach so. Die war damals auch erst 15. Warum hast du ihn damals geheiratet? Ja, weil ich zu dem nicht war. Ich habe es keinen geglaubt, sage ich jetzt mal, ne? Und warst du verliebt in den? Ja. Ja. Hat er erste sich in, große Liebe, das war mein erster Freund damals. Wie lange warst du denn mit dem zusammen, bis ihr dann geheiratet habt? 2 Jahre. Ach so, so lange. Ja. Und in dieser Zeit hat er sich ordentlich dir gegenüber verhalten? Also er hat mich öfters mal eingesperrt und ich habe damals zu dem Zeitpunkt in der WG gewohnt. Dann bin ich immer wieder dahin. Dann hat er gesagt, er macht das nicht mehr und hat es dann trotzdem immer wieder gemacht. Ja, und dann irgendwann war richtig diese Abhängigkeit. Also ich war richtig abhängig. Ihr wart 2 Jahre zusammen, sagst du? Genau. Und davor war er im Knast? Genau. Ja, das hat er dir nicht gesagt. Genau. Also hättest du eigentlich schon gewarnt sein müssen, zumindest wie er dich behandelt hat vor der Ehe, dass du eigentlich nicht in die Ehe hättest gehen dürfen. Ja. Ja, aber jetzt hinterher ist man immer schlauer. Genau, ne? Ja. Also bei allem Unglück ist es natürlich erstmal ein großes Glück, dass du da raus bist. Das muss man erstmal so festhalten. Ja, er hat mich vor allen Dingen öfters bis zur Bewusstlosigkeit am Boden liegen lassen, ne? Und also ich kann eigentlich froh sein, dass ich noch am Leben bin, sage ich unfassbar, jetzt mal so. Unfassbar. Ja. Unfassbar. Der sitzt jetzt in Untersuchungshaft. Nee, der läuft noch frei rum und der stalkt mich auch noch. Und jedes Mal, wenn er hier auftaucht in der Stadt, wo ich jetzt wohne, dann kriegt er nur eine Geldstrafe von 200 Euro, weil er vom Amt lebt und die darf auch noch eine Raten abzahlen von monatlich 25 Euro. Und das finde ich nicht normal. Nee, das finde ich auch nicht normal. Das sind Zustände, die eigentlich unsagbar sind. Genau so sieht es nämlich aus. Das heißt, du lebst in ständiger Angst. Ich muss Schlaftabletten nehmen, sonst komme ich abends nicht zur Ruhe. Und vor 5, 6 schlafe ich abends auch nicht ein. Also morgens, sage ich jetzt mal. Da, wo du jetzt wohnst, weiß er sogar genau die Adresse? Leider ja, weil das Jugendamt, egal wenn die Briefe schreiben, schreiben die jedes Mal die neue Adresse rein. Jetzt bin ich aber, bin jetzt mit meinem neuen Lebenspartner zusammengezogen, weil wo ich in einer anderen, also ich habe eine andere Ecke vorher gewohnt und da habe ich alleine gewohnt, habe ich nach so unter Angstzustände gelitten, dass ich halt immer mir die Arme wieder neu aufgekratzt habe. Also ich habe mit allen Mitteln versucht, die Arme aufzukratzen, ne? Also das verstehe ich zum Beispiel auch wieder nicht, dass in so einem Fall nicht eine Anonymisierung möglich sein soll. Dass die Behörden da nicht zusammenarbeiten, dass es auf diesem Schreiben vom Jugendamt nun mal eben dann nicht deine Anschrift auftaucht. Ja. Das verstehe ich nicht, dass man sowas nicht arrangieren kann. Das ist versteht momentan hier keiner, glaube ich. Hinterher, wenn irgendwas Schlimmes passiert ist, dann ist das Geschrei wieder groß. Ja, hätte man dieses und jenes und diese Warnzeichen. So, und jetzt habe ich halt durch die Pflegeeltern, meine Tochter hat ja eine Zeit lang auch bei mir hier gewohnt, wo ich jetzt wohne. Und jedenfalls mit meinem Sohn zusammen und jedenfalls war das dann so, dass meine Tochter sich intim angefasst hatte, ich das sofort natürlich das Jugendamt gemeldet hatte und gesagt habe, ich vermute, dass meine Tochter irgendwas mitbekommen hat oder dass mein Ex-Mann sie angefasst hat. Da habe ich zu hören bekommen vom Jugendamt, ich wäre bekloppt. Daraufhin hat man mir die Kinder erstmal wieder entzogen. Da habe ich ja 2 Jahre gekämpft, weil mein Mann mit 50% Sorgerecht hatte, dass ich das alleinige Sorgerecht durchbekomme. Und jetzt habe ich vor 6 Wochen ein Schriftstück bekommen von einer Psychologin, dass mein Mann meine Tochter auch angefasst haben muss. Und ich habe vor diesem Moment solche große Angst, dass wenn ich dem sehe bei Gericht, dass ich da komplett durchdrehe. Das kann ich verstehen. Die Angst hätte ich auch. Aber dieser Gerichtstermin ist natürlich unfassbar wichtig und dass du da auch klar bist und klar aussagst. Du hast Beistand vom Weißen Ring, das ist doch schon mal sehr gut. Kennst du den Menschen schon? Nee, den habe ich leider noch nie kennengelernt. Wann wirst du denn diesen Menschen kennenlernen? Eine Stunde vorm Gerichtssaal. Kann man das nicht ein bisschen früher arrangieren, dass du mit der Person mal vielleicht einen Tag vorher dich triffst? Nee, überhaupt nicht. Die waren sowieso. Also ich musste mich selber um den Weißen Ring kümmern, dass die mich begleiten und alles. Also die haben mich komplett im Stich gelassen. Und das finde ich auch schon so ein Unding, ne? Ja. Da bin ich jetzt mal gespannt. Wir haben immer wieder Zuhörer, also ich schätze ja die Tätigkeiten des Weißen Rings sehr hoch und wir haben auch viele Zuschauer und Zuhörer, die entweder da engagiert sind oder Erfahrung haben, ob sich vielleicht jemand jetzt meldet und einen Vorschlag macht, wie man das anders arrangieren könnte. Sehr gut wäre ja, wenn du mit dieser Person zumindest einen Tag vorher mal ganz in Ruhe alles durchsprechen könntest, damit du auch Vertrauen zu dieser Person findest und insofern dann auch einen Halt, einen emotionalen Halt hast. Das kann man nicht immer eine Person eine Stunde vor so einem Horrorprozess. Ich muss denen ja auch vertrauen können, sage genau. ich mal. Ne? Also da würde ich euch jetzt, ihr lieben Zuschauer und Zuhörer, bitten, wenn da jemand jetzt von Seiten des Weißen Rings zuschaut und ein bisschen Ahnung hat, ob man da nicht irgendwas arrangieren kann. Ich fände das sehr wichtig und sehr gut. Des Weiteren würde ich gerne mal noch mal im Hintergrund mit dir sprechen lassen, Jenny, ob man, was man da vielleicht noch zusätzlich an psychologischer Hilfe auch nach der Verhandlung für dich. Ja, also ich lag jetzt die letzten 14 Tage im Krankenhaus, weil ich eine Blutvergiftung an der Niere hatte. Und da war auch gleichzeitig eine Psychiatrie drin. Und mit dem Psychiater, also den Oberarzt, mit dem habe ich gesprochen und der würde mich auch therapieren. Also das wird dann eine Therapeutin aber sein. Ja. Und die wollen das dann aber erst nach der Verhandlung machen, weil ich komme mit dem Tod von meinem Kind überhaupt nicht zurecht. Okay. Ich würde sagen, das ist jetzt sehr speziell. Das bereden wir mal im Hintergrund. Wir werden dich jetzt gleich nochmal anrufen. Das heißt, meine sehr nette Kollegin, die Psychologin Sabine, wird dich gleich anrufen. Und da könnt ihr reden. Und nochmal, wie gesagt, wenn von Seiten des Weißen Rings noch eine Info kommt oder vielleicht ein Hilfsangebot, bitte mailt uns doch sehr schnell, domian@rde, dass wir denn in Kontakt treten können mit Jenny. Okay. So Jenny, jetzt wünsche ich dir alles Gute, dass du gut durch die nächste Woche kommst. Ja. Dass du stabil bist. Es ist wichtig, dass dieser Prozess, dass du da souverän auftrittst und dass der dann wirklich die Strafe kriegt, die Höchststrafe, die nur irgend möglich ist für ihn, nach dem, was er angerichtet hat. Ja. Ja. Ich bitte dich aufzulegen und wir melden uns gleich wieder. Okay, danke. Liebe Jenny, alles Gute, tschüss. So, das war jetzt gerade die Rede von einem äußerst brutalen Mann. Es war erschütternd, was wir gerade gehört haben. Allerdings gibt es das natürlich auch auf der anderen Seite, nämlich brutale Frauen. Und das ist unser Thema morgen. Da möchte ich euch jetzt nochmal darauf hinweisen. Morgen heißt das Thema brutale Frauen und ich möchte gerne mit euch reden, die ihr Erfahrungen machen musstet mit sehr gewalttätigen Frauen, mit Müttern, mit vielleicht auch mit Lehrerinnen in früheren Jahren, Jahrzehnten, da war das ja auch noch alles anders als heute, mit Ehefrauen oder Freundinnen. Wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, dann meldet euch per Mail domian@wdr.de oder ruft morgen ab 0 Uhr an. Wie immer sind ab 0 Uhr die Leitungen für euch geschaltet, kostenfrei 0800 220 50 50, so wie auch heute. Und heute ist ja eine freie Themennacht und ich begrüße herzlich den Michael und der ist 26. Hallo Michael. Ja, schönen guten Morgen Domian. Michael, um was geht's denn bei dir? Schön mit dir zu reden. Ja, meine Geschichte geht eigentlich schon vor 10 Jahren los. Mhm. Ich habe mich vor 10 Jahren in einer Brieffreundschaftsagentur angemeldet und habe halt dort ein Mädchen kennengelernt und mit der eine Brieffreundschaft angefangen. Die lebt in Vietnam. In Vietnam? Genau, in Vietnam. Oh. Nicht weit weg. Wie habt ihr geschrieben? Auf Englisch oder wie? Auf Englisch. Ja. Wir haben uns immer auf Englisch hin und her geschrieben. Am Anfang waren es Briefe, irgendwann kamen dann E-Mails dazu und dann wurden Bilder ausgetauscht. Vor 10 Jahren schon? Vor 10 Jahren. Und da war sie auch so in deinem Alter? Sie ist 2 Jahre jünger als ich. Ah ja. Mhm. Ja. Naja, und irgendwann haben wir dann mal beschlossen, eigentlich ist es an der Zeit, dass wir uns mal kennenlernen. Ja. Also habe ich einen Flug gebucht und bin dann am 1. September nach Vietnam geflogen. Wie wahnsinnig. Und habe sie dort kennengelernt. Wo lebt sie denn in Vietnam? In Hanoi. In Hanoi, ja. Mhm. Ja. Boah, das muss auch aufregend gewesen sein. Es war mega aufregend. Mal nach 10 Jahren Brieffreundschaft. Hattet ihr mal telefoniert auch oder nur immer geschrieben? Wir haben auch schon mal telefoniert und halt am Ende geht es ja auch über Internet, dass genau. Man auch mal telefoniert. Genau. Und es wurde natürlich dann, so. Je näher es an die Reise rankam, immer mehr. Na, dann bin ich halt dahin gefahren. Wie war's? Es war der absolute Hammer. Also es war noch 1000-mal schöner, wie ich es mir je erhofft hätte. Und jetzt stecke ich in der kleinen Bedouille, dass ich mich verliebt habe. Hattest du dich vorher nicht auch schon ein bisschen verliebt während der... Nein, eigentlich nicht. Nein, das war wirklich eine Brieffreundschaft. Das war wirklich eine Brieffreundschaft. Ich bin da hingegangen, weil ich sie einfach mal kennenlernen wollte und sie wollte mich kennenlernen. Ja. Ja, und dann war ich 4-5 Tage da und dann war es um mich geschehen. Ja. Was macht sie? Was macht sie vom Beruf? Sie ist Lehrerin. Mhm. Eigentlich hat sie ganz viele Jobs irgendwie, aber eigentlich ist ihr Hauptberuf Lehrerin in so einer Art Vorschule für kleine Kinder. Ja. Und... Ja, und das macht sie. Lebt sie allein oder noch in der Familie? Nein, sie lebt bei ihren Eltern. Ja, das ist eher noch üblich dort. Das ist eher noch üblich, ja. Mann, jetzt hast du dich verliebt. Sie sich in dich auch? Ja, im Prinzip schon, aber sie versucht eigentlich mehr ihre Gefühle zu unterdrücken, weil sie halt sagt, dass... Keine Perspektive. Wenn sie sich da drauf einlassen würde, dass sie Angst hat, dass die Freundschaft kaputt geht. Wenn wir es halt versuchen. Naja, und ich würde aber im Prinzip... am liebsten meine Sachen morgen packen und nach Vietnam fliegen und dort bleiben. Was machst du denn beruflich hier? Ich bin Pilot. Pilot? Ja. Das ist ja nun mal sehr praktisch. Ja, im Prinzip. Bei einer großen Airlines? Ja. Ja. Also im Prinzip würde ich dort sogar Arbeit finden und... Ich wollte gerade sagen, da musst du ja gar nicht groß umziehen, dann machst du von da aus deinen Job. Ja, das geht leider nicht so einfach, weil es ein bisschen teuer wäre, immer hin und her zu fliegen. Ja. Aber... Ja, also, und jetzt weiß ich halt echt nicht, was ich machen soll, weil ich sitze hier und wir reden jeden Tag über Skype und telefonieren wie bekloppt. Ihr redet immer noch auf Englisch. Wir reden immer noch auf Englisch, wobei ich jetzt Vietnamesisch-Unterricht nehme seit letzter Woche. Ah! Ja. Ja, das zeigt mir, dass du es wirklich ernst meinst. Man, das ist wahrscheinlich eine schwierige Sprache. Sauschwierig. Und wenn man sich da reinstürzt. Wie lange warst du eigentlich unten gewesen? Eine Woche, 2 Wochen? 2 Wochen. 2 Wochen, ja. 2 Wochen war ich da. Und du könntest da auch bei irgendeiner Fluggesellschaft arbeiten? Das könnte ich machen, ja. Und jetzt ist halt gerade die große Frage, fliege ich in 2 Wochen wieder hin, wenn ich Urlaub habe, oder bleibe ich hier? Und das Ganze wird sich Donnerstag entscheiden. Ja. Sie will dann eine Entscheidung treffen, ob sie jetzt will, dass ich komme und wir es halt einfach mal drauf ankommen lassen, dass wir uns vielleicht noch mehr ineinander verlieben oder es halt praktisch eher sein lassen. Ja, wenn es nach mir ginge, würde ich morgen fliegen. Also sie muss es natürlich letztendlich, sie muss das grüne Licht geben. Ja. Was so deine Situation anbelangt, du bist sonst hier in Deutschland nicht großartig gebunden. Naja, nee, gebunden halt nicht. Ich habe halt Familie, Freunde, meinen Job. Okay. Aber ich sag dir, ich würde für die Liebe sowas auch machen. Vor allen Dingen, wenn man so einen Job hat wie du, wo das relativ einfach zu arrangieren ist. Aber dafür muss natürlich schon eine Grundlage da sein und sie muss es auch wollen. Und ich würde es auch nicht überstürzt machen. Ich würde da schon noch ein bisschen Zeit ins Land gehen lassen. Das kommt jetzt auf ein paar Monate auch nicht an. Ja. Mensch, Michael, meine Sendung geht vorbei. Sie wird wahrscheinlich uns natürlich nicht hören. Aber trotzdem, könntest du sie grüßen auf Vietnamesisch? Das werde ich meinen. Mach mal schnell. Auf Vietnamesisch? Ja, jetzt mal ganz schnell. Kannst du es noch? Das war's schon? Das war's. Michael, danke dir vielmals. Alles Gute wünsche ich dir. Tschüss. Okay, ciao. In der Technik Tobias Fritz und morgen sind wir da mit unserem Thema brutale Frauen. Ihr könnt ab 0 Uhr anrufen, um 1 sind wir auf dem Sender. Bis dahin, tschüss.